Hi, friends. Hallo, Freunde. I love God's righteousness. Ich liebe Gottes Gerechtigkeit. Which the world got all wrong. Die Welt völlig missversteht. It's not the good people are righteous and the bad people are unrighteous. Denn nicht die guten Menschen sind gerecht und die schlechten ungerecht. It's the people of faith are the people who are righteous. Sondern die Personen des Glaubens sind die Gerechten. And look, he's now continuing to say. Schau, jetzt sagt er weiter. We already jumped ahead to verse 9 and said sin because they refused to believe in who I am. Und wir sind schon zu Vers 9 gesprungen, wo es heißt, Sünde, weil sie sich weigern, daran zu glauben, wer ich bin. If God can bring people to simple faith. Wir müssen die Leute zu einem einfachen Glauben führen. God's righteousness because I'm going back to join the Father and you'll see me no longer. Gottes Gerechtigkeit, weil ich zurückkehre, um beim Vater zu sein und ihr mich nicht mehr seht. Reinhard, what does God's righteousness have to do with Jesus going back to the Father? Reinhard, was hat Gottes Gerechtigkeit damit zu tun, dass Jesus zum Vater zurückkehrt? Well, what did he do when he went back to the Father? Was tat er denn, als er zum Vater zurückging? He brought his perfect blood to heaven. Er brachte sein perfektes Blut in den Himmel. The ark of the new covenant is in heaven. Die Bundeslade des neuen Bundes ist im Himmel. The blood speaks before the Father. Das Blut spricht vor dem Vater. So whenever the accuser of the brethren or even your conscience and your heart condemn and accuse you, also immer, wenn die Stimme des Anklägers der Brüder oder auch die deines Gewissens dich verurteilen, remind yourself that you don't have to be righteous by your own works. Dann erinnere dich daran, dass du nicht durch deine eigenen Werke gerecht sein musst. But before the Father there's a blood that speaks louder than every sin you've ever committed. Sondern das Blut spricht vor dem Vater lauter als jede Sünde, die du jemals begangen hast. And the blood shouts and says, he's righteous, she's righteous. Und das Blut ruft, er ist gerecht. Sie ist gerecht. So when Jesus went back to the Father, he went there with his own blood to guarantee your righteousness. Als Jesus zum Vater zurückkehrte, tat er das mit seinem eigenen Blut, um deine Gerechtigkeit zu garantieren. You know, I believe that this truth is so deep and yet so few people believe it from all of their hearts. Ich glaube, diese Wahrheit ist so tief und doch glauben so wenige sie von ganzem Herzen. One thing we have to keep reminding us of, I am righteous. Es muss dir immer bewusst sein, ich bin gerecht. My dear friends. Meine lieben Freunde. I've come to this understanding. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, that you will actually never act the way you would like to act. Dass du dich in Wirklichkeit nicht so verhältst, wie du es gern würdest. Ah, Reinhard, that's not true. Everybody's responsible for their actions. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. Well, then you explain to me. Dann erkläre mir, why about 50% of every New Year's resolution is broken within the first 24 hours. Warum ca. 50% aller Neujahrsvorsätze innerhalb der ersten 24 Stunden gebrochen werden. If you will always do what you wanna do. Wenn du immer das tust, was du tust. That's not the truth. Das stimmt eben nicht. We're making these goals, these resolutions, and then we don't do them. Wir setzen uns Ziele und nehmen uns etwas vor und dann tun wir es nicht. Here is what I believe. Ich glaube Folgendes. I believe that you will always act according to your perceived identity in your heart. Dass du immer gemäß deiner in deinem Herzen wahrgenommenen Identität handeln wirst. How you see yourself inside of your own heart is how you're going to act. So wie du dich in deinem eigenen Herzen siehst, wirst du dich verhalten. Why is this important? Warum ist das so wichtig? Because religion says, hey, you have to do the right thing to be the right person. Denn Religion sagt, du musst das Richtige tun, um ein gerechter Mensch zu sein. But true Christianity says this. Aber wahrer christlicher Glaube sagt, because you have become the right person, you now can do the right thing and you need to do the right thing. Weil du ein Gerechter geworden bist, kannst du nun das Richtige tun und sollst das auch tun. Look, how many people try to act righteous, but they don't even believe that they're righteous. Schau, wie viele Leute versuchen, sich richtig zu verhalten, aber sie glauben nicht, dass sie gerechtfertigt sind. So what happens? Also, was passiert? The one who was strong-willed, who had a very happy and secure and safe childhood. Leute mit einem starken Willen und einer sehr glücklichen und sicheren Kindheit. Those are the ones who are the winners. Sind die Gewinner. Those are the ones who have an advantage. Sie haben einen Vorteil. But the true gospel of Jesus Christ doesn't give an advantage to anybody. Aber das wahre Evangelium von Jesus Christus verschafft keinem einen Vorteil. And at the same time it gives the same advantage to everybody. Und gleichzeitig bietet es jedem den gleichen Vorteil an. You're a new creation. Du bist eine neue Schöpfung. So what happens if our perceived identity is that we are righteous? Was passiert also, wenn unsere wahrgenommene Identität ist, dass wir gerecht sind? You see, you act according to your perceived identity. Dann handelst du entsprechend deiner empfundenen Identität. So the way the world judges righteousness is wrong. Wie die Welt Gerechtigkeit beurteilt, ist also falsch. So if we can learn to see ourselves, wenn wir lernen können, uns selbst als jemanden zu betrachten, as people who have a 100% perfect and righteous nature, der eine vollkommen gerechte Natur hat, a new creation, als eine neue Schöpfung, created in the image of love, geschaffen im Ebenbild der Liebe, the perfect agape love inside of us, mit perfekter Agape-Liebe in uns, to act righteously becomes a normal part of our life. Dann wird es für uns zur Normalität, dass wir uns recht verhalten. And everybody will act according to their perceived identity. Denn man handelt gemäß dem, wie man sich selbst, also seine eigene Identität wahrnimmt. So if you truly desire to act righteously, but you're walking through this struggle. Wenn du dich also wirklich danach sehnst, rechtschaffen zu leben, aber durch Schwierigkeiten gehst, trying to, but I can't, it's so difficult, it's so hard, I keep failing. Dann versuchst du es, aber es ist so schwierig und du versagst ständig. Why don't you understand that God's righteousness is correct and the world's righteousness is wrong? Warum erinnerst du dich dann nicht daran, dass Gottes Gerechtigkeit richtig und die der Welt falsch ist? And why don't you write through meditation the truth on your heart? Und warum schreibst du mit Hilfe von Meditationen nicht die Wahrheit auf dein Herz? That your real identity is that you are righteous. Dass deine wahre Identität ist, dass du gerecht bist. Once your heart grasps this, sobald dein Herz das ergreift, you will begin to have deeds of righteousness. Dann wirst du anfangen, Werke der Gerechtigkeit zu tun. And you will act the way God desires you to act. Und du wirst dich so verhalten, wie Gott es sich von dir wünscht. I've sat with a lot of sincere Christians. Ich sprach mit vielen ernsthaften Christen, who are just so worn out and tired from the struggle against sin. Die einfach nur müde und ausgelaugt waren vom Kampf gegen Sünde. They just can't do it anymore. Sie können einfach nicht mehr. So some of them give up. Einige geben dann auf. Others justify their sinful behavior by whatever. Andere rechtfertigen ihr sündhaftes Verhalten dann irgendwie. And in a sense I understand it. Und das kann ich auch irgendwie verstehen. Because a Christian life trying to overcome your sinful habits is very hard. Denn das Christenleben ist sehr hart, wenn man versucht, sündhafte Gewohnheiten zu überwinden. But a Christian life to live in the victory of the cross because you're righteous is not very hard. Aber als Christen im Sieg des Kreuzes zu leben, ist nicht sehr schwer, weil man bereits gerecht gemacht wurde. That's God's righteousness. Das ist Gottes Gerechtigkeit. I shall see you tomorrow. Bis morgen.